So schnell wie möglich raus aus Syrien. Diese Entscheidung von US-Präsident Trump steht offenbar wieder auf dem Prüfstand. Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagte, der Abzug geschehe so. So schnell wie möglich raus aus Syrien. Diese Entscheidung von US-Präsident Trump steht offenbar wieder auf dem Prüfstand. Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagte, der Abzug geschehe so, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat besiegt sei und nicht wieder zur Bedrohung werde. Außerdem wolle man sich mit der Türkei verständigen, um die kurdischen Gruppen zu schützen, mit denen die USA in Syrien zusammenarbeiten. Präsident Trump selbst sagte, man werde sich aus Syrien zurückziehen. Er habe nie gesagt, das werde schnell geschehen. Im Dezember hatte Trump gesagt, die Truppen kämen alle zurück, und zwar sofort. Trumps schnelle Abzugspläne waren von Politikern beider Parteien kritisiert worden. Der Demokrat Adam Smith leitet jetzt den Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses. Er kritisierte, niemand wisse, wie die Syrien-Politik aussehen solle. Die Alliierten seien enorm wichtig, aber Präsident Trump behandle sie wie Dreck. Die Republikanerin Liz Cheney sagte, Berichte über einen langsameren Abzug machten sie hoffnungsvoll. Die US-Soldaten leisteten in Syrien wichtige Arbeit. Präsident Trump hatte kurz vor Weihnachten erklärt, die Terrorgruppe Islamischer Staat sei in Syrien besiegt. Jetzt würden die US-Truppen so schnell wie möglich von dort abgezogen werden. Unter anderem aus Protest gegen diese Entscheidung reichte Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt ein. Die USA haben in Syrien rund 2000 Soldaten stationiert. Sie sollen den Islamischen Staat bekämpfen und kooperieren in erster Linie mit kurdischen Verbündeten.